Okay, ich mag immer noch das Geräusch. Ja. Das Geräusch. Das sind Autos. Das sind auf jeden Fall Autos, ja. Und die Vögel sind hoffentlich auch drauf. Ja. Ja. Es könnten drauf sein, ja. Hier gibt es viel Vögelgezwitscher. Ja, noch ein bisschen Ordnung machen. Hier sieht aus wie Kraut und Rüben, aber wir haben den Vorteil, dass wir heute mehr Platz haben als da, wo wir das letzte Mal draußen waren. Da das war hart. War da eigentlich wie ich die Mütze runter. Ja. Da war es auch richtig heiß beim letzten Mal draußen. Da waren wir auf deinem Balkon und trotz Sonnenschirm war es brutal. Ich glaube auch, dass der Sonnenschirm das Problem war, weil sich da die Hitze dann gestaut hat. Ja, aber da war ja auch kein Wind beim letzten Mal. Ja. Ja. Und das Problem hätten wir heute nochmal gehabt, deswegen haben wir gedacht, zu groß eine Special-Folge, was ein Special ist, kommt später noch oder gleich, je nachdem. Ich weiß nicht, das musst du abschätzen. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Deswegen sind wir heute hier. Draußen. Das ist auch ein Special. Wir sind draußen, weil es warm ist. Und das zweite Special kommt noch jetzt. Ja. Holpriger Start. So muss halt auch manchmal sein. Und was auch wieder fehlt, sind die Waveforms. Ich hoffe, die kommen wieder. Aber gibt es die auch mit dem Gerätle, was du mobil benutzt? Die Waves. Siehst du die Waves nicht, aber könntest du sie theoretisch sehen? Also ich sehe hier auf dem Gerätle so Ausschläge. Also wenn ein Vogel zwitschert, geht da so ein Ding hoch und wenn du sprichst und wenn ich sprich. Und auf dem Laptop ist es genau gleich wie im Studio, weil dann spare ich mir nachher den Aufwand, das noch hinzuschnipseln, weil dann ist ja schon da drin. Okay. Verrückt. So im Auto war komplett alles anders, technisch gesehen. Aber interessiert wahrscheinlich die wenigsten, deswegen. Wahrscheinlich. Reden wir lieber über spannendere Sachen oder. Oder wir starten. Wir starten offiziell. Krankenwagen. Der Krankenwagen ist bei uns, nicht bei euch, falls ihr es im Auto hört. Ja. Falls ihr den Krankenwagen überhaupt hört. Was denn mal könnt hören? Okay, vielleicht. Jetzt ist schon weiter weg und los. Und damit herzlich willkommen zu Folge 76 Carsten San Crusoe. Mit mir hier auf dem Balkon, auf seinem Balkon, Bubi, a.k.a. Felix Kaiser, a.k.a. Elfmetergott. Das ging schnell. Schneller Einstieg, ja. Nee, ich wollte es so jetzt anteasern. Ich habe gedacht, wir reden vorher, weil es auch gewünscht wurde, übers Straßenfest. Okay. Weil interessanterweise habe ich auf dem Straßenfest, also ich habe noch nie so viele Leute an einem Tag getroffen, die mich auf dem Podcast angesprochen haben. Erstmal hallo auch von meiner Seite aus. Sorry. Würde ich die Waveform sehen, würde ich sehen, dass du gerade wenig geredet hast und ich die ganze Zeit am Babbeln. Nee, auch von mir aus hallo, herzlich willkommen zur Folge 76 hier von meinem Balkon. Ich würde nicht sagen, dass es mein Balkon ist. Mir gehört das Haus nur zu einem Teil, zu einem Bruchteil. Okay. Deswegen ist es herzlich willkommen zu einem Drittel von meinem Balkon. Sitze ich auf deinem Drittel oder sitze ich auf dem Drittel von deiner Mutter? Naja, du sitzt auf meinem Drittel, weil das ist mein Abteil, da wo du sitzt und hier in der Pflanzenregion, da ist der Abteil von meiner Mutter. Jetzt kommt aber der Krankenwagen. Was ist da los, ey? Ich mache mir Sorgen. Ja, wahrscheinlich wird da irgendjemand im Rettichkreiselbezirk irgendwo gecrashed. Die Motorradfahrer, die jetzt die ganzen Serpentinen hoch und runter heizen. Ja, ist immer irgendwas Motorradtechnisches. Naja, kommen wir zum Straßenfest. Du wurdest oft angesprochen, ich eigentlich null mal. Ist das Straßenfest ein Bubble-Update? Weil mir wurde gesagt, dass die Person, die sich gefreut hat, den Podcast zu hören und das wahrscheinlich auch nur aufgrund davon gesehen hat, weil ich es im Status hatte, also im WhatsApp-Status, ansonsten kommen ja immer die Sachen auf Instagram oder kam ja zusätzlich auch noch, aber sie hat es, glaube ich, auf WhatsApp gesehen und sie hat gesagt, so, voll geil, da war Kreisliga-Update und heißt beides Update, Kreisliga-Update und Bubble-Update und deswegen machen wir jetzt Bubble-Update Straßenfest, würde ich sagen. Alles klar, ich mache so lange die Überraschung. Bubble-Update. Das heißt, ich muss jetzt mit meinem alleinigen Zutun die Leute hier bespaßen. Ne? Oder ich beschreibe einfach, was passiert, weil als kleines Goodie und auch als weiterer Grund, wieso wir hier beim Felix auf der Drittelsgarage, Terrasse sind, haben wir gesagt, wir gönnen uns heute mal eine Shisha, weil nichts gibt's Schöneres beim Podcast hören als ein leichtes Blubber nebenher. Und ja, bei dem Wetter muss man sich sehr gut gehen lassen. Deswegen hat der Bubi gerade die Kohlen draufgelegt. Was gibt's für ein Tobacco? Wir haben heute Folgendes im Köpfle. Und zwar gibt's einmal Lemon Chill von Social Smoke. Oh ja, da fühle ich mich. Gemischt mit weiße Traube Minze von einer anderen Marke. Okay. Nameless heißt die Marke. Nameless. Ja. Ja. Ist es so ein Ding, dass man das... Oh. Wir haben ein bisschen technische Probleme mit dem Kabel. Ich habe festgestellt, dass ich 3 Kabel habe anstatt 2 und das dritte Kabel stellt sich als Problemkabel raus. Ist es ein Ding, dass man Shisha-Tabak mischen tut? Man kann nur bestimmte Tabaks miteinander mischen. Also man sollte es nur bestimmte Tabaks miteinander mischen. Zum Beispiel Minz- oder mentholhaltige Tabaks, die übrigens nicht mehr verkauft werden dürfen. Ja. Die sollten wir am besten mit einem Tabak mischen, der keine Minz enthält, dass man halt beides miteinander kombiniert kriegt. Dass man sowohl den fruchtigen Gehalt, zum Beispiel jetzt von der weißen Traube, gemischt mit dem Lemon Chill-mäßigen vom anderen Tabak zusammenkriegt. Ich habe mir das geil vorgestellt, weil ich glaube, Traube, Zitrone, Minze ist, glaube ich, lecker. Also ist es jetzt quasi die Premiere für dich, diese Geschmacksorientierung. Ja, die müssen wir jetzt gleich ziehen oder wie ist die Technik bei dir? Wir können gleich ziehen, müssen aber nicht. Wir können noch geschwind abwarten, bis sich das Ganze oben ein bisschen die Hitze aufstaut. Okay, das ist was Gutes. Ja, aber man könnte theoretisch schon ziehen, ja. Ich würde es gerne mal probieren. Vor allem haben wir jetzt mit dem Bubble-Update Straßenfest angeteasert. Jetzt klingelt unser Telefon. Ist es so laut? Ja, wahrscheinlich. Oh, da wird man geclaimt von der GEMA. Verrückt. Nee, das habe ich selber eingespielt. Ah ja, dann nicht. Ja. Aber hast du die Rechte dazu? Ich habe die Rechte dazu, Liebe zu spielen, wenn es wichtig ist. Pur Elise. Ja. Okay. So, also dann. Ich hoffe, das hört man auch. Und ich hoffe, es nervt nicht. Ansonsten können wir das später rausmischen. Man muss ein bisschen stark dran ziehen. Ich glaube, ich mache gleich schon den Molassefänger raus, weil der mindert den Durchzug. Oh, den hat man schon mal drin, haben schon mal rausgeworfen. Ja. Ich hätte auch ein Anziehgerät. Das ist der Blow Glow. Der Blow Glow. Den steckst du auf den Schlauch drauf und dann zieht er für dich, wenn du einen Knöpfle drückst. Nee, ich würde sagen, wir machen dieses Molasse-Ding einfach. Aber es ist stressig. Ja. Nee, das machen wir. Okay, ich drücke aber kurz auf Pause, damit nicht zu viel Zeit für Shisha drauf geht, weil haben ein pickepacke volles Programm vorbereitet bzw. Sachen erlebt und wollen euch natürlich alles erzählen. Deswegen kurze Pause, wir sind gleich wieder da. So, jetzt sagen wir das gleich halt nochmal, wie kleine, wir das gerade schon gesagt haben. Kleine Shisha-Impression. Ne? Ja, so ist es. Kommen wir zum eigentlichen Bubble-Update, weil Shisha ist keine Bubble. Ist gar keine Bubble, ne. Ja. Dann kommen wir zum Straßenfest. Du hast gesagt, du wurdest oft angesprochen auf dem Podcast. Ja. Von wem denn? Von einer Pokémon-Spielerin aus Almersbach. Okay. Es geknackt. Und von jemand aus dem TG, also von Schulzeiten. Von früher. Von früher, ja. Die haben mich angerufen. Da habe ich, glaube ich, ein oder zwei davor beim TDA-Stand getroffen. Und dann irgendwann war ich hinten beim Rummel. Da war so ein DJ gleich vorne bei diesem Lounge-Ding da. Und dann rufen die mich an und sagen, ja, Patrick, du musst kommen, hier sind alle vom TG und die wollen dich sehen oder so. Und dann, ja, weiß ich nicht, das zieht sich ja schon bis durch die ganzen Menschenmassen und so durch. Ja, schon. Deswegen, ja, war ich erst so nett motiviert, dann sagt er, ja, der ist da, die zählt so alle Leute auf. Und dann habe ich halt gedacht, ja komm, geh ich kurz vorbei, ist alles gar kein Stress. Und bis ich da war, waren schon wieder zwei weg, weil das ist so das typische Straßenfestproblem. Wenn du mehr als zwei Personen bist und zusammenbleiben willst, musst du dich schon ein bisschen bemühen da. Ja, schon. Außer es ist montags oder so, dann geht's fit. Ja, für die, die es nicht kennen, TDA-Stand ist Team Deluxe Auenwald. Der ist in Region Müller Bibliothek da dazwischen. Genau. Ja, ich wurde nicht angesprochen, aber habe auch nicht so viele potenzielle Hörer getroffen. Und das war wahrscheinlich Samstagabends, da ging wahrscheinlich richtig der Fez. Was? Ja, wo das war? Auf dem Straßenfest. Wo ich die Leute getroffen habe? Ja. Nee, das war Freitag. Okay. Samstags war ich nicht. Ja, okay. War ich fort. Okay, ja. Aber du bist gekommen noch freitagsabends. Ja, freitagabends, ja. Da waren wir schon so in Aufbruchsstimmung, habe ich mir noch so einen Langosch reingedübelt und dann waren wir schon eher tendenziell dabei zu gehen, ja, als du gekommen bist. Ja, das Problem war, ich kam vom Trailerpark-Konzert von Stuttgart aus und ich war, glaube ich, erst so um 12:30 in Region Backnang und dann ist um 0:50 Uhr, glaube ich, der Bus nach Eimersbach gefahren und da sind die meisten dann reingehüpft, die, ja, wo ich eigentlich treffen wollte, aber war dann auch nicht so schlimm für mich. Okay. Ja, hast du noch ein bisschen Party gemacht? Ja, dann? Ich habe noch perfekt genug andere Leute getroffen. Also, das ist halt das Geile am Straßenfest. Ja, da trifft man immer Leute. Ups. Ja, das Problem, wieso, ich hätte gern auch noch ein bisschen länger Party gemacht, aber das Problem an dem Abend war, ich hatte die glorreiche Idee, dass wir einfach mit Kleiner Feigling vorglühen, weil es hat ja bei der Eröffnung noch geregnet gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, setzen wir uns bei mir auf den Balkon und dann machen wir das Tablet an, weil die Backnanger Kreiszeitung hat dieses Jahr zum ersten Mal das live übertragen, die Eröffnung, mit zwei Kommentatoren, die das immer so ein bisschen was dazu gesagt haben. Haben sie die, wie heißt sie, Vanessa Mai, ja, haben sie gefilmt, die ist auch jedes Mal da und haben halt was zu ihrer Person oder sowas gesagt, haben ein bisschen was über den Bürgermeister gesagt und so und dann kam halt die ganze Rede. Und wir saßen halt gemütlich beim Regenwetter, also wir haben gesehen, wie die Leute, obwohl sie Bock hatten, oder was heißt obwohl, dass die Leute Bock haben, haben wir gesehen, weil die waren, es war komplett voll, obwohl es in, keine Ahnung, wie Rains and Dogs gerained hat. War so schlimm. Also ich glaube, ohne Regenschirm, ohne dass du unter irgendwas drunter stehst, warst du, keine Ahnung, in 5 Minuten komplett durchnässt, würde, okay, ich schätzen. Nicht mal mit einer Regenjacke. Ja, mit einer guten Show, aber ich glaube, ja, bockt halt auch gar nicht so. Ja, weil ich war in Stuttgart, ja, da hat es ja auch geregnet, aber nicht so krass, dass es stört, wenn du eine Regenjacke anhattest. Okay. Und da, das war echt okay. Also Regenjacke und dann Mütze drüber und dann war es voll okay gewesen. Oh, jetzt hat es gerade mal kriminell. Okay. Also wenn es jetzt noch dreimal kommt, dann hole ich ein neues Kabel. Okay. Ja, genau. Ich habe es ja schon gesagt, es war verheerend, dass ich die Idee hatte, mal wieder einen kleinen Feigling zu trinken, obwohl der nur 20% hat. Aber wenn du den halt nebenbei beim Bier schon so zügig runterdrückst, dann ballert der halt schon auch, wenn du nur zu zweit bist. So. Ja, schon. Und ja, da hat es halt ein Diggi so ein bisschen, irgendwann stand er neben mir, um uns rum alle getanzt und er so, ich bin mega betrunken. Ist halt so einfach nur fertig, quasi nicht so betrunken, dass man noch Bock hat, sondern so nur einen kleinen Schritt so weit, dass es nicht mehr so geil ist, hatte ich zumindest das Gefühl. Ich habe danach nur noch kurz mit ihm geredet, er war am nächsten Tag fit, also alles gut. Und deswegen war halt da dann so Aufbruchstimmung und naja, ja, war trotzdem nice. Ja, ein bisschen schade war es schon, dass ich die anderen Leute nicht gesehen habe, aber es war okay. Ist was gefahren? Irgendein, nee, Rummelgerät. Weil ich kann eine Story erzählen von jemand, der was gefahren ist. Ja, ich glaube, ich kenne die Story auch. Ja, das ist die Story vom David. Grüße gehen raus. Und der David, die Leute, die am Start waren, die haben wahrscheinlich von überall vom Straßenfest diesen riesigen Turm gesehen, dieses riesige Kettenkarussell. Ich glaube, man muss gar nicht da sein. Ich glaube, die haben das sogar bei SWR1 in den Nachrichten erwähnt, dass da bei diesem Turm irgendwas vorgefallen ist. Also selbst wenn man nicht persönlich am Straßenfest war, hat man vielleicht die Story durchs Radio mitbekommen. Ist eigentlich cool, wenn man eine Story miterlebt hat, die im Radio, ja, verkündet wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, und zwar ist, für die, die es gar nicht gesehen haben, ist ein 80 Meter hohes Kettenkarussell das höchste transportable Kettenkarussell der Welt. Ist ja geil. Ist dir das bewusst, nee, dass das bei uns in Backnang war? Was, der Welt? Ja, das größte transportable. Es war, glaube ich, einmal bei Burgstetten oder sowas, der größte Kran, irgendwas Kran, ein spezieller Kran. Was ist das jetzt für ein Sound? Okay. Das war die Eins. Aber das größte der Welt war, das größte Portable der Welt. Mhm. Kettenkarussell, also oben dreht sich so mal. Es ist nur an Ketten befestigt in 80 Meter Höhe. Ja, das also war schon speziell. Ja. Ja, Kettenkarussell kennt ja jeder, aber das Schöne ist ja, wenn man nach dem Kettenkarussell wieder auf den Boden zurückkommt. Und das ist halt beim David nicht passiert. Oh. Also er ist nicht runtergeflogen, das was ihr jetzt denkt, nee. Und zwar gab es einen kleinen Stromausfall bei dem Kettenkarussell. Stromausfall? Ja. Ich habe gedacht, irgendein Sensor hat nicht funktioniert. Ja, aber nur an dem Gerät anscheinend. Also aus mir wurde so erzählt, dass es einen Stromausfall gab an dem Gerät. Ja. Und dann hingen sie halt oben fest. Und ich stelle mir das so vor, weil das muss ja direkt ausfallen. Und dann hält ja der Rotationsmotor an, direkt. Ja. Da geht ja wahrscheinlich irgendeine Bremse rein oder sowas oder keine Ahnung. Ja, schätze ich und auch. Und dann schwingst du das so hin und her und denkst so, boah, was geht denn jetzt dann ist, eigentlich ab? Das war die 2. Dann ist dieses Stoppen und die Ketten gehen langsam so nach innen wieder. Das fehlt ja, weil es dann so ein bisschen abrupter wahrscheinlich ist. Ja. Wahrscheinlich nicht Notstopp, weil das wäre wahrscheinlich auch wieder gefährlich, aber ich glaube, es wird schon gebremst auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich denke, dass das Gerät sowas abkönnen muss, CE-technisch. Ja, das war die Frage, ob das CE-Team unterwegs war und sich das Ganze angeguckt hat. Ich meine, passiert ist ja nichts, aber es war schon fragwürdig, weil es ist, soweit ich mitbekommen habe, 3-mal passiert. Ich weiß nicht, ob es jedes Mal ein Stromausfall war. 3-mal? Mhm. Also es ist an dem Tag 2-mal, glaube ich, passiert und am Tag weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall 2-mal am Wochenende passiert oder am Montag, schreibt mir, oder da hat man es dann auch im Geschäft davon. Und dann hat einer auf einmal in sein Handy geguckt und gesagt, ja, mir hat gerade ein Kumpel geschrieben, dass es jetzt nochmal stehen geblieben ist. Und ich war am Montagabend noch da und da hast du trotzdem Leute angestanden. Also entweder haben die es nicht mitbekommen oder es war dann scheißegal. Weil ja, ich glaube, mir wäre es auch scheißegal, dann bleibt es halt stehen. Vor allem hast du dann eine 30-minütige Fahrt auf einmal und du kriegst dann Geld zurück. Also was willst du eigentlich mehr? Ja, und du hast immer einen guten Blick eigentlich. Das Beste wäre, wenn du da oben einfach dann ein Bier hast und das trinken kannst in der halben Stunde, weil dann ich hätte schon einen Seilzug einbauen müssen, so ein... Ja, oder hättest du einfach mitgenommen irgendwie. Schwierig. Darf man glaube nicht, gell? Man schwierig darf doch Geld halt sowas, mitnehmen. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das stehen geblieben. Das war so die Story dazu. Warst du sonst noch auf dem Straßenfest? Sonst erzähle ich geschwind. Oh, jetzt. Das war die 3. Ja, und okay. Stopp. Wo waren wir denn? Damit willkommen zurück. Wir hätten es uns anhören sollen, glaube ich. Die Aufnahme läuft. Wäre besser gewesen. Ja. Wir waren auf jeden Fall noch auf dem Straßenfest. Ja. Ja, ich war ja am Freitag auch und ich war am Samstag und ich war am Sonntag. Aber am Samstag musste ich nüchtern bleiben aus anderen Gründen, zu denen ich später komme. Ja. Aber am Sonntag war ich mies, mies dicht drauf auf dem Straßenfest. Also da habe ich richtig, richtig Gas gegeben und natürlich für den Sonntag. Komm ich auch später dazu. Okay, ich wollte gerade fragen, ob wir dazu die Überleitung machen sollen, weil die wäre jetzt eigentlich perfekt. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Das ist ganz gut. Nee, dann erzähle ich vielleicht ganz kurz. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel zum Straßenfest. Ach so, der Lukas hat gesagt, wir sollen sagen, was wir als erstes gegessen und als erstes getrunken haben. Was war das bei dir? Als allererstes auf dem Straßenfest. Als allererstes gegessen habe ich, da gibt's beim, ist das die Marktstraße? Ja. Da gegenüber vom Kühnle in der Ding, da bei der, beim Kühnle oben in der Marktstraße, gibt's einen Stand. Der macht so kleine Pizzen, so holzofenmäßig. Ja. Und die habe ich gegessen mit, mit was drauf? Mit Pilzen, die ich eigentlich nicht so feier, und Schinken und Zwiebel, wie ein Mix aus Flammkuchen und Pizza. Und die Pizza war genau richtig im Verhältnis kross und weich. Oh, das ist geil. Und es war brutal lecker und ich glaube, das hat 7 € oder 8 € gekostet, aber es war es voll wert. Okay. Ja, ja, Essen auf so Festen ist immer ein bisschen teurer, aber dafür schmeckt es da irgendwie geiler. Mein erstes Essen war ganz klassisch, Straßenfest klassisch, war es bei mir die Nudelbox vom Nudelbox-Asiaten meines Vertrauens. Oh. Der hat mittlerweile nicht mal vor seinem Laden so ein Zelt, wo er das rausgibt, sondern der hat einfach vor der Eingangstüre, also der ist da, wo, ich glaube, der Chibo ist dann immer, aber wenn nicht jeder weiß, wo der Chibo war oder ist, keine Ahnung, der Asiate, wo da ist, und der hat einfach vor der Tür so eine kleine Theke hingemacht und dann kannst du einfach alles von der Karte bestellen. Ja, geil. Und dann da kurz hingesetzt, den Feigling voll leer gemacht, war auch wichtig. Nudelbox mit Frühlingsrollen gegessen, gewartet, bis es aufgehört hat zu regnen. Und dann ging es weiter. Das war mein erstes Essen. Und mein erstes Trinken. Ich bin ja vom Trailerpark-Konzert gekommen und dann habe ich mir beim TDA-Stand einen Gin Tonic geholt. So. So nämlich. Da habe ich nämlich auf dem Trailerpark-Konzert im Moshpit, also wo der Moshpit schon aufgehört hat, das Lied war zu Ende, habe ich Runden auf den Boden geschaut. Was lagen da? 20 Euro. Mega geil. Alter, dann habe ich gedacht, so auf dem Straßenfest, ja, da kann ich jetzt eine Runde von springen lassen, weil sowas muss man teilen. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz geil bei so Festle, wenn man so für einen zahlt einfach. Ja. Und dann ist man eine Weile auf dem Festle, dann kann sich der andere revanchieren, fühlt sich nicht schlecht, weil ihm was gezahlt wurde. Und dann ist es so gegenseitig, sich Getränke und Essen bringen, ist halt schon irgendwie ganz geil. So. Ja, mache ich auch richtig gerne Leuten einfach sowas mitbringen. Ja. Ja, mein erstes Trinken war bei der neuen Bühne, bei der D&B-Bühne, was leider nicht für Drum and Bass steht. Vielleicht lief Drum and Bass, als ich gekommen bin, lief Techno. Und weil es geregnet hat, war wenig los, aber es gab zwei, die sind komplett eskaliert. Und da gab es, glaube ich, zwei oder drei Getränkestände. Und wir haben einfach gesagt, ja, jetzt müssen wir ein Bier trinken. Und weil der Digison kein Stuttgarter Hofbräu trinken wollte, obwohl ich ihm nahegelegt habe, dass es ganz geil ist, vor allem, wenn es richtig kalt ist. Ja. Er war aber noch nicht ready für, aber er hat mir versprochen, das nachzuholen. Er war dann ganz klassisch ein Bulle einfach. Ja, okay. Danach haben wir, glaube ich, nur noch Becks getrunken oder Heineken oder sowas, aber da war es halt, das erste war ein Bulle, das erste und das einzige Bulle quasi auf dem Straßenfest. Aber war ganz geil, weil es kalt war. Ja, okay, gut. Und Bier ist immer solide. Bier geht immer. Ja, eigentlich schade, dass ich kein richtiges Bier getrunken habe auf dem Straßenfest, wie aus dem halben Krug, habe ich halt keins getrunken. Aus dem Steinkrug. Eigentlich bin ich beim Fassanstich auch immer da, aber da hat mich der Regen schon ein bisschen geabfuckt und es wäre ein bisschen stressig geworden mit Bus reinfahren und so. Da habe ich mir jetzt die letzten Jahre so einen Steinkrug organisiert und dann kriegst du ja Freibier und dieses Jahr hatten sie, glaube ich, 250 Liter, weil die letzten drei Jahre nichts. Ja, da lief ja nichts, deswegen haben sie gesagt, da macht ihr die dreifache Menge. Sonst war es immer nach an Minuten gekoppelt, also so viele, dieses Jahr war es 50. Also auch ein Jubiläum da. Da gab es dann, oder beim letzten gab es 49 Minuten Freibier, jetzt gab es 250 Liter, also hat, glaube ich, gut gehalten für alle Leute. Ja, schon geil. Als zweites würden Lukas noch interessieren, Musik-DJ. Musik-DJ. Er hat geschrieben, ich fände cool, wenn ihr euren Senf zum Straßenfest dazu gebt. Erstens Essen, Trinken, etc. Und zweitens Musik-DJ. Ja, ich war, was ich noch dazu sagen wollte, du hast gesagt, du warst bei der D&B-Bühne. Mhm. Da war ich auch. Und bei dir lief Techno, aber bei mir hat so eine Punkrock-Band gespielt. Eine Band? Ja. Warst du nicht auf der Jutze-Bühne? Nee. Weil da war doch gar kein Platz für eine Band auf der Bühne, oder? Ja. Also oder die hinterm Müller. Da gibt es noch einen ein bisschen weiter rein. Die sind auch hinten verbunden unter dieser Holzbrücke. Da bin ich gerade falsch. Ist vielleicht falsch, weil ich glaube, du warst bei der Jugendmeile-Bühne, heißt sie. Da war auch bei der anderen steht auch ein Klowagen. Aber auf dem Weg rein, so steht direkt ein Klowagen. Ja, genau. Das ist die Jutze-Bühne. Ja, okay. Dann war ich halt da. Da war ich gar nicht. Ja, da war ich nicht jedes Mal. Da wollte ich nämlich reinschauen, aber da lief so eine Pango-Band. Und dann so ganz viele verrückte Jugendliche, auch mit geilen Frisuren aus, so Iro und hochgegilt und verschiedenfarbig. Die haben da alle vor der Bühne herumgedanced und haben es voll abgefeiert, alle mit Springerstiefeln und allem Möglichen. Und die haben schon gut abgerissen und der Sound war auch sehr gut. Okay. Genau, und das hat mir gut gefallen. Und beim Hatti-Hatti-Stand läuft auch eine gute Mucke. Da läuft krass laut, also da läuft vor allem laute Musik und die drückt irgendwie ein bisschen mehr wie die anderen Bühnen. Ich glaube, die tun das, also da ist nicht so ein professionelles Technikteam am Start, glaube ich zumindest nicht. Aber es klingt trotzdem mega geil oder gerade dafür klingt es irgendwie geil. Also du würdest denken, jemand hat das so eingestellt, dass es halt auf jeden Fall Bock auf Party macht. Und da habe ich auch, da war ich am Montag dann unten, haben wir, glaube ich, irgendwas gefoodet. Genau, da haben wir Churros gefoodet. Auch ein weiteres Ding, was irgendwie aus dem Boden gesprossen ist dieses Jahr. Es gab, glaube ich, 4 oder 5 Stände, die Churros, also so mexikanisches Spritzgebäck verkauft haben. Das haben wir da gegessen und da sind auch die Leute komplett eskaliert. Erstens sind da 1000 Leute und alle schimmeln um diesen Stand rum und alle feiern es einfach komplett ab. Und da kommt, was ist das? elektronische Tanzmusik. Ja, viel EDM. Sachen, ja, Sachen, wo man denkt, dass man kennt. Ich bin da gar nicht so tief drin, aber war auf jeden Fall eine gute Auswahl, würde ich behaupten. Da konnte man sich's gut aushalten. Da ließ sich's gut aushalten. Ja. Interessiert sonst noch was, Lukas? Ich wollte noch sagen, dass ich am Freitagabend bei diesem, das habe ich vorher schon erwähnt, bei diesem, also vorm Rummel, diese Bar, wo so eine Terrasse raus hat zum Moor, ja, wo so viele weiße Stühle hat, mhm, da war ein DJ und der hat so viel Hip-Hop gemixt. Und das war auch ziemlich geil. Also der konnte gut mixen, hat vor allem Lieder gespielt, die die Leute da gefeiert haben, was brutal wichtig ist. Also bei jedem Lied hat irgendjemand mitgesungen und dann lief mal wieder so Oldschool 90er Hip-Hop, dann lief Apache und so, dass es halt immer geile Übergänge waren. Also der hat, glaube ich, DJ-technisch, zumindest was ich gehört habe, ich war jetzt nicht insgesamt so viel vom Straßenfest, aber der hat schon gut abgerissen, würde ich behaupten. Okay, cool. Jetzt gehen die Vögel richtig ab. Jetzt haben sie Bock, ey. Wir haben sogar einen Vogel hier bei uns. Und wenn du mal da oben schaust, da hat ein Vogel genestet. Wir haben so Querbalken auf unserer Terrasse. Und an einem Eck, an der Hauswand dran, da hat sich diesen Frühling, hat sich ein Vogel da reingenistet und hat da seine Eier gelegt. Und ab und zu sieht man einen Kopf rausgucken. Oder wo das Jungtier noch klein war, hat es da Fliegen geübt. Da ist öfters mal hier runtergesprungen und dann hier auf der Terrasse rumgelaufen. Das war mega cool. Ja, das war auf jeden Fall schön anzusehen. Nice, vielleicht wird das Bild von der Folge. Ich habe gedacht, das letzte Bild tust du auch als richtigen Post machen, ja, nicht nur als Status. Ja. Aber ich hätte das jetzt gerne als Statusbild und wir machen nachher noch ein Bild für die Story. Ja, außerdem, ich hab's nicht zeitlich hinbekommen, da ein ordentliches Instagram, einen ordentlichen Instagram-Story-Feed zu kreieren. Ich glaube, es hat gereicht, dass die Leute wissen, dass es eine neue Folge gibt, weil auch die Leute mir gesagt haben, ja, manche schaffen es zeitlich einfach nicht regelmäßig, den Podcast zu hören. Deswegen war es okay, dass sie irgendwie die Info über Instagram oder WhatsApp bekommen haben und haben sich dann die Folge angehört und fanden es ja direkt wieder richtig gut. Es war auch eine richtig gute Folge, deswegen war es nicht so schlimm, will ich damit sagen. Alles klar. Halb so schlimm. Ja, ich würde sagen, wir schließen die Akte Straßenfest, beziehungsweise das Bubble-Update. Ja. Und würden dahin gehen, würde ich jetzt mal vorschlagen, wo du vorher schon fast abgeschwiffen wärst, wo ich gemeint habe, das wäre der perfekte Übergang gewesen. Ja. Weil da freuen sich die Leute drauf, sage ich dir. Schließ mal den Kreis. Ja. Okay. Dann können wir jetzt wieder mitsingen. Jetzt hört nochmal genau zu, dass ihr genau versteht, was wir denn genau singen. Kreisliga Update. Wir wollen, das ist unser Ding. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Bolzen mein Ding ist, aber ich habe es zumindest gesungen. Klar, du bist ein großer Kicker. Ein Riesenkicker. Genauso wie ich. Ja. Weil ihr habt es wahrscheinlich schon noch im Kopf von der letzten Folge. Und zwar habe ich drüber geschwätzt, dass wir am Sonntag unser Relegationsspiel haben oder hatten. Und zwar waren wir zu Gast in Kirchberg und haben gespielt gegen Sulzbach-Moor. Ich muss da einmal schön was korrigieren. Und zwar haben wir nicht gegen Sulzbach-Moor 2 gespielt, sondern gegen Sulzbach-Moor die erste. Oh. Ja, das war mein Fehler. Mhm. Hat's halt einfach falsch im Kopf. Ja, genau. Also ich erzähle einfach mal von meinem Tag. Ich gehe einfach mal den Tag durch. Und zwar habe ich am Samstag auf dem Straßenfest nichts getrunken, weil ich ja am Sonntag das Spiel hatte. Fand ich krass, muss ich dazu sagen. Also fand ich so, du hast schon, glaube die Woche davor gesagt, dass beim Formel 1 schauen, dass du freitags auf dem Konzert bist, aber dann Bock hast zu trinken. Aber am Samstag trinke ich auf jeden Fall nichts, weil da ist der große Tag. Und da habe ich so gemerkt, ja, wenn man sich quasi das so vornimmt und auch durchzieht, dann muss es schon ein richtig wichtiges Spiel sein. Deswegen hätte ich auch richtig Bock gehabt zu kommen, hat leider nicht geklappt. Aber das, keine Ahnung, da war ich beeindruckt. Ja, auf jeden Fall bin ich morgens um 7 Uhr aufgestanden, weil der Treffpunkt war um 8 Uhr im Vereinsheim in Oberbrüden. Da haben wir uns getroffen und haben nochmal ein bisschen geschwätzt. Und es gab lecker Brezeln. Wir haben uns dann Butterbrezeln gemacht und Nutella war auch am Start. Dann gab es eine Nutella-Butter-Nutella-Brezel. Ist geil. Ja. Lauge und Nutella ist überragend. Ja. Mit Salz. Mit Butter auch. Ganz geil. Ja, genau. Und dann sind wir aufgebrochen, haben uns unsere Trikot-Koffer geschnappt, sind nach Kirchberg geheizt, wirklich geheizt, weil ich bin beim Flo mitgefahren, mein Kumpel, der hat ein GTI und der ballert immer gut los. Genau, und tief in den Wald sind wir gefahren und dann haben wir noch einen kleinen Spaziergang gemacht, dass wir den Kopf frei kriegen vor dem Spiel, war gut, war auch schon ziemlich heiß, aber im Wald ging's fit. Okay. Genau. Und dann irgendwann ging es dann an die Aufstellung. Unser Trainer hat uns im Wald noch die Startelf gesagt, die spielt. Und leider muss ich jetzt sagen, dass ich nicht in der Startelf war, aber war auch nicht so schlimm, weil ich war schon ziemlich angespannt, so wie ich glaube alle anderen, aber das legt sich dann, wenn man dann auf dem Spiel ist. Hat euch euer Trainer dann noch so ein bisschen heiß gemacht, irgendwie so ein paar motivierende Worte mitgegeben oder ein paar... So, ja, konzentriert euch Hauptsache auf das und dann klappt es schon irgendwie. Hat er da irgendwas parat gehabt, oder? Ja, also nicht nur unser Trainer, sondern wir haben auch unseren Ohr, jetzt greift mich gerade eine Wespe an. Das stresst mich ein bisschen hart. Vielleicht kann ich die aufnehmen. Nee, ich glaube, die müsste hier ranfliegen. Ich hab ein bisschen Angst vor Wespen. Du musst nur ruhig bleiben. Ja, also bei Bienen muss man wirklich ruhig bleiben, aber Wespen sind ja, halt. Bienen sind cool. Oh, ich weiß jetzt echt... Ich drücke kurz Pause. Das wird aufwendig zu schnipseln. Ey. Ja, sorry. Ja, er hatte ein paar motivierende Worte, aber hauptsächlich dafür verantwortlich ist der Schaffes, unser Abteilungsleiter vom Fußball. Der ist da richtig heiß. Also der ballt die Faust und hat eine lautstarke Stimme. Aber ist geil, oder? Ja, bockt sich und dann kriegst du auch Gänsehaut und dann bist du auf jeden Fall richtig tief drin. Genau, dann haben wir uns umgezogen, ganz normal, dann eingelaufen, es war ein bisschen chaotisch. Und das zweite Mal in meinem Leben habe ich ein Spiel gespielt mit Linienrichtern, weil die das so für wichtig gehalten haben, dass das Abseits richtig korrekt gepfiffen wird. Ich habe gehört, genau, dass auch generell viele Leute da waren. Ja, komme ich gleich dazu. Und dass es gefilmt wurde. Ja, okay. FUPA, die Internet-Fußballseite, war am Start, die hat es gefilmt. Falls ihr euch das Spiel nochmal in den Highlights anschauen wollt, geht einfach auf FUPA.net. Und steht FUPA für Fußball? Weiß ich nicht, für was. Ich glaube, es steht für ein Fußballportal oder sowas, keine Ahnung. Okay. Ja. Ja, die haben es gefilmt und haben auch die 900 Leute, die anwesend waren, 900? Interpretiert. Also es waren 900 Leute am Start. Krank. Das ist schon ein brutaler Auflauf gewesen für so ein Aufeinandertreffen von so zwei Kreisliga-Mannschaften. Ja. Ja, und dann ging es los, Anpfiff. Es ging los, 11 Uhr in Kirchberg. Es war noch nicht so heiß, also es ließ sich da zu dem Zeitpunkt noch gut aushalten. Wir haben auch gut angefangen, wir hatten ein paar Chancen. Haben sie leider nicht in Tore umwandeln können, aber wie das so ist, wenn man viel Ballbesitz, viele Chancen hat, dann gehen die anderen Mannschaften so meistens auf so Konter, auf Konterchancen. Also die schnappen sich der Ball und legen alles in den einen Angriff rein und das hat dann bei denen leider funktioniert. Die haben dann in der 15. Minute das 1-0 geschossen und dann ist es halt ein bisschen hart, ja, weil wenn du eigentlich am Drücker bist und dann kassierst so ein dummes Tor. Vor allem, die haben einen Stürmer drin, der Schäffner ist das. Der hat früher Landesliga gespielt, also zwei Ligen höher als wir. Der macht schon einen Unterschied. Der ist jetzt zwar ein bisschen älter, aber der weiß halt, wie man an den Ball rantritt und wie dann halt, wo das Tor steht. Der weiß, wo das Tor steht. Das Tor steht. So. Genau. Ja, dann hat der es 1-0 geschossen, hat uns aber zu dem Zeitpunkt noch die nächsten 5 bis 10 Minuten wenig beeindruckt. Wir haben einfach unser Ding weitergemacht, kamen auch zu Chancen. Aber wie es dann halt so ist, pendelt das Spiel sich so langsam ein und jeder kommt mal zu Chancen und dann passiert es halt unserem Innenverteidiger. Im Strafraum begeht er einen Foul in unserem eigenen und dann gibt es halt Elfmeter. Mm. Ja, wenn man im Strafraum foult, gibt es Elfmeter. So. Das kenne ich auch, die Regel. Kennst du? Okay, cool. Ja. Und dann haben wir gedacht so, ja Mann ey, 30., 35. Minute, Elfmeter, es steht schon 1-0. Und dann haben die Chance auf 2-0. Boah, das wird ein harter Tag. Aber die haben halt nicht mit unserem Torwart gerechnet. Okay. Der Fuchse. Fuchse ist unser Torwart. Und der hat das Ding rausgeholt wie ein Held. Ich habe die Ergebnisse gecheckt gehabt und habe ich gesehen, also das Ergebnis gesehen gehabt und habe ich gesehen, da sind dann so Bälle dran und manche Bälle sind weiß und manche sind rot und manche sind grün. Und da habe ich dann auch quasi rausgelesen, dass quasi ein roter durchgestrichener Ball quasi ein verschossener Elfmeter ist. Und das war einer von denen. Ja, richtig. Ja. Ja, war so um die 30. Minute herum. Ja, und dann hat halt schön das Momentum gekippt. Also dann hat man dann auf einmal wieder richtig Bock und die Fans hatten auch Bock. Da muss ich schön ein Wort an unsere Fans richten. Und zwar haben die in Kirchberg, ich kann das auch, das Bild auch verlinken in die Insta-Story rein. Da in Kirchberg auf dem Sportplatz gibt es einen Balkon und da an dem Gelände haben sie ein rotes Banner aufgehängt, wo so kleinere Banner dann drauf waren mit TSV-Logo und alles Mögliche. Auf geht's Jungs und wie auch immer. Und unten drunter, auf den Fußballplätzen gibt es immer so Stangen. Da haben sie dann ein weißes Banner, weil wir sind ja rot-weiß. Ja. Und das sah dann halt richtig mächtig aus. Und dann die ganzen Leute dazwischen, das war brutal. Geil. Also da vorzukicken, das war... Gut, dann steht es jetzt aber 1-0 und was dann passiert? Ja, dann steht es 1-0, gehaltener Elfmeter. Dann ist halt leider nicht mehr viel passiert bis zur Halbzeit. Und okay. In der Halbzeit war ich ja noch auf der Bank und dann haben wir uns locker lässig warm gemacht. Und dann geht es immer so weiter bis zur 60. Minute. Dann schreit mein Coach, hey, geh dich mal warm laufen. Dann habe ich mich warm gelaufen und dann ein paar Minuten später wurde ich dann auch eingewechselt. So, jetzt bin ich Teil des Spiels. Jetzt wird's spannend. Ja. Ja, kommt man halt rein. Und wie es halt so ist, wenn man reinkommt, man ist ja nicht so ganz im Spiel drin. Man braucht noch 1-2 Minuten. Aber ich habe keinen wirklichen Fehler gemacht. Aber irgendwie haben sie es dann doch geschafft, vor unser Tor zu kommen und dann noch 2-0 zu schießen. Und dann wird's halt heftig. Ja. Ja, weil das war dann schon hart. Und dann steht's halt 2-0 und man hat so ein bisschen Selbstzweifel, so, ja, was man denn jetzt macht. Heißt es jetzt Abstieg in die, was war das dann, B? Kreisliga B. Ja. Kreisliga B und dann irgendeine Zahl noch. Ja. Das habe ich mir auch erklären lassen, das ist richtig kompliziert mit den ganzen Ligen und Relegationsspielen und so weiter. Ja, so ist es. Ja, und dann irgendwie haben uns dann aber auch die Fans gepusht und irgendwie haben wir dann weitergemacht und immer weiter, weiter, immer weiter, sagt man so im Fußball. Gibt es ein Lied, wo quasi so ein oberbrütende Fangesang, wo es nur für euch gibt, wo nur eure Fans singen. Gab es da was? Oder wie haben die euch angefeuert? Wie haben die euch heiß gemacht? Ja, wahrscheinlich meistens kamen auf geht's Brüden, schießen ein Tor. Oder, jetzt fällt mir gerade spontan nicht mehr so viel an, aber so viel kam was. Und einfach so Push-Gesänge und quasi Lieder, die man auch umdichten kann Lieder, auf eine andere Mannschaft. Basic-Lieder, die man einfach für jede Mannschaft benutzen kann. Aber die Sulzbach hatten halt sowas nicht. Und dann kam er halt irgendwie, haben wir es dann geschafft, immer mehr Torchancen zu kreieren. Und dann kommt ein halb hoher Ball auf unseren Flügelflitzer, der Zanger, nimmt den Ball runter mit seiner brachialen Brust, weil der ist sehr gut durchtrainiert, nimmt ihn runter auf seinen schwachen linken Fuß und schiebt ihn am Torwart vorbei. Bam. Das hast du sehr schön beschrieben. Ja, er nimmt ihn runter, schiebt ihn am Torwart vorbei, 2-1. Und dann ist halt eskaliert. Dann Fans brechen aus. War noch heißer wie davor. War noch heißer und schreien uns an und bejubeln uns. Und wir schnappen uns den Ball, legen ihn zurück. Und haben dann immer so weitergemacht und wie es dann halt, es kommt, wie es kommen muss. Wir schießen 2-2 und alle eskalieren. Es ist, wir schreiben die 75. Minute. Okay. Ja. Aber da war es auch schon ziemlich heiß in der 75. Und dann sind halt alle auch ziemlich platt von Krämpfen geplagt und dann geht's halt los. So langsam ist nur noch so ein Rumgebolze und dann ist auch schon Abpfiff. 2-2. Okay. Aber so kann es ja nicht ausgehen. Nee, so kann es nicht ausgehen. Also Verlängerung. Gibt's auch noch. Ja, okay. Gibt's auch noch. Also 2x 15 Minuten nochmal auspowern. Nochmal auspowern, aber so viel Power gab es dann halt nicht mehr. Es ist auch relativ wenig passiert, bis auf das einer unserer besten Stürmer hat das leere Tor verfehlt, hat leider direkt das Tor getroffen, aber das Tor ist halt die Latte. Ah, ja. Das war halt bitter. Da hätten wir es eigentlich entscheiden können. Ja. Ihr wollt jetzt spannend machen. So wollten wir es. Aber ja, wenn halt 120 Minuten vorbei sind, dann gibt's Elfmeterschießen. So. Ja, und dann bei Fußballmannschaften ist das so, die stehen dann im Kreis und die, wo halt Bock haben oder die, wo sich sicher fühlen, die melden sich dann halt. Da haben wir einmal der Olli und der Roman, die sind unsere Top-Männer einfach. Also die haben sind auch Stürmer oder die schießen einfach gut Elfmeter? Ne, die sind einfach sicher erfahrene Leute, die haben früher bei der TSG gespielt, also auch in höheren Ligen unterwegs. Die haben einfach die Routine. Okay. Ja. Und der Olli hat auch früher bei der, lass mich lügen, bei der U19 VfB-Mannschaft gespielt und hat da Bundesliga gespielt. Also der hat es schon richtig drauf. Nice. Ja. Ja, also Roman Nummer 1, Olli Nummer 2 und dann kam es, wie es kommen musste, musste sich halt noch einer melden. Da habe ich halt gesagt, ja komm, ich fühle mich echt sicher an dem Tag, ich habe mich gut gefühlt, ich schieße auch einen, also der dritte. Und dann der Marco, unser Kapitän, schießt der vierte. Und weil dann keiner mehr wollte, hat sich dann unser Torwart erbarmt und hat dann gesagt, er würde dann den fünften schießen. Finde ich auch geil. Ja. Ja. Und das, dann kommt dann der Schiri her, du musst sagen, hey, die Trikotnummer schießt als erstes und immer so weiter. Genau. Ja. Und dann ging's los. Dann wird eine Münze geworfen und der, wo dann das Münzwurfspiel gewinnt, der sagt dann, auf welches Tor geschossen wird und die anderen fangen an. Somit kam es, dass Sulzbach anfängt mit Elfmeterschießen. Also der erste Spieler läuft vor, schnappt sich der Ball, sah ziemlich sicher aus, aber er war sich sehr sicher im Drüberschießen. Also er hat ordentlich drüber geballert, das kann man auch in den Highlights sehen. Also hui. Ich glaube, die muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, Empfehlung. Ja. Geht raus, ja. Ja, dann kommt der Roman und ballert das Ding halt rein. Torwart war noch dran. Aber unhaltbar. Der Torwart ist übrigens von Sulzbach der Unterweißacher neue Bürgermeister, der Bogner. Stimmt. Ja, habe ich auch nicht bekommen. Bürgermeister. Ja. Der ist ein bisschen kurz tatsächlich für einen Torwart. Ungeeignet. Ungeeignet. Vielleicht ist das Tor zu groß für ihn. Ungeeignet nicht, weil er hat, man muss sagen, er hat über das Spiel hinweg ziemlich gut gehalten, aber halt beim Elfmeterschießen. Hat er einen Nachteil. Da hat er ein paar Probleme. Bürgermeister, das ist schon geil. Dann kamen zwei Schützen, jeweils haben sie getroffen. Einmal einer von denen, einmal unser Olli hat auch getroffen. Dann steht es quasi im Elfmeterschießen 2-1 für uns. Ja. Und schießt wieder einer von denen. Und trifft auch, wenn ich noch richtig im Kopf habe. Und dann war der Ausgleich. Und dann war es Zeit. Dann warst du dran. Ja, dann war ich dran. Und dann, wo war der Puls bei dir? Der Puls, boah, ich wollte es nicht messen, aber ich glaube, so hoch war er selten. Also wenn du da vorläufst, es sind so ungefähr 50 Meter und dann denkst du echt, der Weg ist ewig. Ja. Und währenddessen wird auch noch reingeschrien und gepöbelt. Ich wurde angepöbelt. Also ich bin mir relativ sicher gewesen, aber man ist sich nie zu 100% sicher, wenn man da vorgeht. Und dann hat einer reingeschrien von denen ihrer Bank, guckt den Lulatsch an, der kann doch keinen Elfmeter schießen. Ja. So in der Art. Und dann habe ich gedacht, so Alter, den treffe ich jetzt. Da war ich mir 100% sicher, dass ich jetzt treffe. Und je näher ich ans Tor gekommen bin und mir den Ball auf den Punkt gelegt habe, habe ich gedacht, Alter, das Tor ist ja riesig. Das treffe ich ja 100%. Da kann ich ja gar nicht vorbeischießen. Da kann ich nicht vorbeischießen. Nee, und so habe ich es auch gemacht. Ich habe einfach den Ball geschnappt und hingelegt und Anlauf und einfach unter die Latte genagelt, links unter die Latte. Also, ich habe es so seitlich gefilmt gesehen, da sah es richtig überragend aus. Ja, also der Bogner ist ja umgeflogen wie ein Sandsack, also keine Chance. Und danach die Euphorie, die war groß. Leider ist auf dem Video nur kurz zu sehen bei Fupa, aber der Jubel war groß. Sehr schön. Ja. Und wenn du dann zurückkommst zur Mannschaft und du hast drauf und du kriegst das Grinsen nicht aus der Fresse. Brutal. Brutal, was das für Gefühle sind. Und dann kommen Gefühle noch höher, weil dann hält unser Torwart, der Fuchse, auch noch einen Elfmeter. Und dann war es klar, jetzt muss nur noch der Marco treffen. Und dann war es entschieden. Ja, und dann läuft er vor. Alles ruhig auf dem ganzen Platz, alles ist ruhig. Und dann versenkt er das Ding und Eskalation. Also wir rennen alle einmal zu Marco, der ist aber schneller als wir, der rennt zu unseren Fans und dann gibt es einen Riesenhaufen und alle eskalieren, weil man so ein Spiel, das muss halt erstmal drehen und dann im Elfmeterschießen verwandeln. Das also, boah. Ja, wie sich's angehört hat, weil du gesagt hast, ja, das viele Torchancen, wäre es halt auch echt traurig gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Ja, aber ich, keine Ahnung, ich hatte so ein Gefühl noch nie, weil ich noch nie so quasi in so einer Liga irgendeinen Sport betrieben habe, wo man sich so über sowas freuen kann. Und dann halt auch noch als Gruppe, was glaube ich noch geiler ist, so, keine Ahnung, man kann ja wahrscheinlich mal irgendwie eine krasse Runde in CS haben oder sowas und dann halt komplett rasieren. Aber da ist man wahrscheinlich alleine oder halt mit irgendeinem Kumpel, der kriegt es halt mit, freut sich vielleicht mit, aber so mit denen aus, quasi mit denen, mit denen man gewonnen hat und dann noch mit den Fans, die halt auch alles gegeben haben, weil wahrscheinlich ohne Fans wäre es vielleicht auch ein bisschen anders ausgegangen, wer weiß, weil ja, ganz, der Kopf spielt halt viel mit bei so Sportgeschichten. Ja, ganz deswegen. Sicher wäre es ohne die ganzen Fans da draußen anders ausgegangen, weil die haben echt Stimmung gemacht. Also es war wie in einem kleinen Stadion, ne? Das war echt krass. Und dann ist halt der Alkohol geflossen, muss man so sagen. Dann ja, so gab es auf einmal waren so 10, 15 Flaschen Sekt da und dann wird das Sekt aufgemacht und rumgesprüht und getrunken und dann stehen auf einmal x Kästen Bier da und alle freuen sich und dann gibt's Jubel, du läufst Hand in Hand auf die Kurve zu. Kurve. Und jubelst so und alle klatschen und applaudieren und feiern. Krass. Ja, brutal, brutale Euphorie. Ich krieg immer noch Gänsehaut. Hoffentlich kriegen es die Zuhörer hier auch ein bisschen oder zumindest ein bisschen das Feeling von dir mit. Ja, jetzt ist erstmal Pause, gell? Ja, das heißt, es gibt erstmal kein Kreisliga-Update nach diesem riesen. Wie sagt man? Ja, das war echt ein großes Update heute. Ja. Ich meine, das Jingle geht dann nicht kaputt, wenn es wieder soweit ist. Dann seid ihr natürlich wieder auf dem Laufenden. Ja, und dann gab es halt noch Bengalos und alles mögliche. Ach so, ganz klar. Ja, das, ich glaube, weiß nicht, ob das noch auf den Videos drauf ist, aber ich habe auf jeden Fall Bilder, da kann man sehr das schön auf jeden Fall aussehen. Und dann sind wir alle gemeinsam erstmal ins Vereinsheim da ein bisschen was gegessen und aber auf Straßenfest alle noch ein anderes Trikot angezogen und dann haben wir halt Straßenfest abgerissen. Sehr schön. Ja, sowohl am TDA-Stand als auch beim Köln-Stand bei der Bibliothek gegenüber. Ah, das ist so ein VfB-Fan-Ding, ja, gell? Genau, da gab es Kölsch immer in so kleinen Tragollen und das war überragend. Ja. Weil du hattest immer ein frisches Kölsch und es war immer sehr kalt und sehr lecker. Da konnte man sich das ein oder andere hinter die Birne löten. Ja, du hast vorher auch gemeint, ja, ich habe einen Pilz für dich, ist aber ein kleines. Und wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit den Gag, dass für mich das, also für mich ist ein kleines, für dich ist ein normales und für dich ist mein normales ein großes. Was ich fürs Straßenfest gemacht habe, war eigentlich ein Versehen. Ich habe einen Kasten Heineken gekauft mit 28 Flaschen. Die sind wie so wabenmäßig angeordnet in dem Kasten. Und jede Flasche hat nur 0,25. Also ich glaube nicht ganz, Kölsch hat glaube 0,2. Ja. Und das ist quasi ein bisschen mehr. Aber da war es halt auch geil, weil du machst ein neues auf und es ist direkt wieder frisch. Ja. Und dieses... Es ist ein bisschen verschwenderisch, weil quasi so ganz viele kleine Flaschen kommen dir halt so ein bisschen quatschig vor. Aber dieses Gefühl, immer wieder ein frisches Bier zu trinken, in dem gleichen Maß, wie man wahrscheinlich, also man hätte es andere auch nicht schnell oder langsam getrunken, aber es ist halt direkt wieder neu frisch. Das ist schon geil. Ja. Eins muss ich noch kurz sagen, und zwar wurde ich auch tatkräftig unterstützt von unseren Freunden, vom David und vom Krischi. Die haben es geschafft, die haben es einrichten können, Shoutouts, auf den Sportplatz zu kommen. Und der David hat es sogar geschafft, noch ordentlich verkadert zu kommen, hat aber gleich gekontert. Und der war auch die ganze Zeit dabei, sowohl auf dem Sportplatz, beim Suff, im Vereinsheim und auf dem Straßenfest, immer mit den Brüdern. Und komisch, dass der David da dabei war, auch ab und zu eventuell mit der Brüden-Cap unterwegs gewesen. Ah, okay. Ja. Ja, vielleicht kriegt Brüden ja demnächst einen neuen Torwart, wer weiß. Okay. Ja. Ja. Auf jeden Fall. War schön, dass er auch dabei war und ich habe dann ein Bild bekommen von meiner Schwester, wie dann der David um 10 Uhr zu Hause war und der Untertitel von dem Bild war, da hat wohl jemand unseren Klassenerhalt zu hart gefeiert. Er lag auf dem Sofa, schräg, diagonal, irgendwie mit Füßen noch auf dem Boden und ein bisschen angeworfen. Hart am Sack, ja. Ja gut, es ist halt, wenn man Leistung erbringt, egal bei was, dann ist man halt am Schluss am Arsch, ist eigentlich auch okay. Ja, so ist es. Sehr schön. Ja, so viel zu dem Thema. Ich würde sagen, wir schließen es jetzt ab, ja, das Thema. Und weil es so ein schönes musikales Intro ist und um die Lyrics zu festigen, drückst du nochmal kurz aufs Knöpfle drauf. Kreisliga-Update. Wir wollten, dass es unser Ding. Das ging lang. War ein langes Kreisliga-Update. Ja, aber ich glaube, so ein Kreisliga-Update kann man auch nur so würdigen, wenn man es quasi ein bisschen austappt. Ich meine, es gibt ja in den Podcasts-Apps so einen Pfeil, da kann man dann nach vorne spulen, wenn man keinen Bock drauf hat. Aber ich glaube, das macht niemand von unseren Hörern. Vor allem die es nicht mitgekriegt haben. Gut. Ja, ich fand es auch interessant, weil ich habe quasi das Ergebnis, ich habe auch in dem Moment, habe ich überlegt, ich war weg, wir sind mit dem Camper fortgefahren an der Brombachsee und dann waren wir irgendwann die hatten einen Strand, sogar einen Sandstrand und dann lag ich da irgendwann und habe ich gedacht, ja scheiße, der hat das schon um 11 gespielt, jetzt könnte ich mal die Ergebnisse checken und in dem Moment kam ein Bild in der WhatsApp-Gruppe, wo quasi euer Sieg gefeiert wurde. Und in dem Moment habe ich auch das Ergebnis gesehen. Also ich habe es gesehen und dann kam oben ein Bild. Und dann war es halt geil, weil es wirklich genau der Moment war, wo ich die Ergebnisse gecheckt habe. Ich habe eine Weile gebraucht auf der FUPA-Seite. Ich habe quasi dich gesucht und dann über dich das Spiel gefunden irgendwie. War ein bisschen vercheckt, hat aber funktioniert. Und ja, habe ich mich direkt für euch mitgefreut. Sehr gut, ja. Ja. Es gibt noch viel zu erzählen. Jetzt ist das Problem, dass es schon wieder eine lange Folge wird. Was wir uns aber auf jeden Fall vorgenommen haben, ist, nächste Woche ist wieder der erste vom Monat. Deswegen haben wir jetzt gerade eben gecheckt, was kommt denn da so musikalisch raus. Wir würden gerne wieder über Musik reden. Wir haben noch andere Musikthemen vorbereitet, aber nächste Woche steht das große Musik. Wie heißt das? Musik-Update. Alles ist ein Update. Ja. Die große Musikkategorie. Bräuchte man auch kurz einen Jingle. Hast du den? Ja. Genau, diesen Monat kommen nur 5 Alben raus, deswegen haben wir nicht den Zufallsgenerator angeworfen, sondern haben selber entschieden, was wir hören wollen. Weißt du, was wir hören wollen? Was soll ich vorlesen? Du hast gesagt, ja. Genau, wir haben in 1 reingehört, das war ein bisschen zu lash, aber 1 haben wir direkt gemerkt, das ist was Deutsches. Ich habe es auch schon raus nach mit googeln, aber ich habe so ein bisschen die Tendenz gehabt, wer das sein kann, weil der Name sagt mir nichts und zwar geht es um das Album. Das Album heißt Imperium und der Interpret heißt Grimm 104. Das ist mittlerweile modern, dass man einfach noch eine Zahl an seinen Namen hinten dran fügt. Oder auch nur Zahlen, so wie. Oder auch nur Zahlen, ja. Stimmt, habe ich jetzt auch mitbekommen. Ist auch verrückt irgendwie. Ich kann damit gar nichts anfangen, aber ich habe es jetzt schon mega oft gehört. Dieser, wie heißt der? Ich glaube 01099. Ja, genau. Ja, das ist die Postleitzahl von Danny, ihrem Ort, wo sie herkommt. Ja, das ist irgendwo bei Dresden in der Region. Aber nur Zahlen ist schon krass. Ja. Naja. Das ist aber auch eine Rap-Gruppierung. Rap-Gruppierung. Ja. Ja, genau, das ist ein einzelner Kerle und vielleicht kennt ihr den Kerle von Zugezogen Maskulin, also auch einem Rap-Duo oder wie es auf Wikipedia heißt, Hip-Hop-Duo. Hip-Hop-Duo, genau. Der Kerle sieht auf dem Bild ein bisschen fertig aus, aber hat eine sehr eigene Stimme. Und wieso mir das direkt ins Auge gesprochen ist, weil vor 3 von den bisher releaseden Liedern ist eins davon, es heißt Numb und da ist El Guni als Feature dabei und ich bin großer El Guni-Fan. Zwischendrin habe ich so ein bisschen zwar den Anschluss verloren, weil ich da nicht so mitgekommen bin mit seiner Mucke und es nicht ganz so krass gefeiert hat, aber habe aber sein allererstes Mixtape, Guniverse heißt es, Guniverse Volume 1, es kam nie in Volume 2, aber hat er sich halt mal so überlegt gehabt. Den feiere ich auf jeden Fall, deswegen bin ich gespannt. Und wir verlinken es euch auf jeden Fall, dann könnt ihr es anhören und wir hören es uns an und dann reden wir nächste Woche drüber, so läuft es bei der Musikkategorie, falls ihr neu seid, falls ihr nicht wisst, wie es läuft. Ja, also es lohnt sich echt, da reinzuhören, weil sonst sind halt die 15 Minuten vergeudete Podcast-Zeit, wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden. Ich habe schon mitbekommen, dass manche Leute quasi auch mit der Musik gar nichts anzufangen wissen, aber es trotzdem interessant finden, wie wir das Album hören, also was uns auffällt beim Album. So zum einen erzählst du ja immer wunderschön, was das Albumcover so darstellt. Zum anderen hören wir manchmal irgendwelche Sachen aus den Liedern raus, irgendwelche Instrumente, irgendwelche Effekte. Keine Ahnung, das finden Leute anscheinend interessant. Deswegen selbst, wenn das jetzt nicht euer Genre ist, sind die 15 Minuten vielleicht auch noch verschwendet. Jetzt kommt wieder zu mir. Jetzt kriege ich auch ein bisschen Angst. Ja, hätte ich auch. Sie ist noch da. Genau, deswegen haltet euch bereit. Wenn man nächste Woche da ist, nächste Woche gibt es sicher noch eine Folge, dann ist es ein bisschen schwierig, aber Erfahrt ihr dann schon, wenn es soweit ist. Das schwätzen wir dann. Schwätzen wir, wenn es soweit ist. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Es war mir ein Fest. Es war sehr entspannt, weil es draußen war und es war nicht so heiß wie bei mir auf dem Balkon. Und es gab Shisha und Bier. Ja, ich würde nochmal einen Zug nehmen. Nimmst du nochmal einen Zug? Oh, der pfeift sogar ein bisschen. Ich hoffe, man hört die Geräusche. Ich habe jetzt alle mit aufgenommen, separat. Deswegen, vielleicht ist es ganz cool. Ansonsten, abschließende Frage, Bubi, hast du noch was? Vielleicht sieht man sich am Wochenende auf dem Open Air. Sprecht mich ruhig an auf dem Podcast. Und dann, genau, gib ein bisschen Feedback im Bubi. Ja, so. Genau, und ansonsten, ich, ja. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter wird. Deswegen genießt es trotzdem, egal wie es wird, macht das Beste draus. Auf jeden Fall habt ihr dann, ich rechne immer mit 2,5 Tagen, weil der Freitag ist schon so ein halber Tag Wochenende. Genießt die Zeit, gönnt euch den Podcast, macht es euch gemütlich dabei, tut es nicht irgendwie zwischen Tür und Angel kurz anhören, weil ihr denkt, ja, jetzt muss ich die Folge hören. Spart es euch lieber auf, das ist auch eine gute Folge, würde ich behaupten. Und ansonsten sieht man sich nächste Woche bei Carstens und Crusoe, wenn wir wieder stranden auf der einsamen Insel. Und ansonsten sage ich mal Tschüss. Tschüss.